نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحديث 31، وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، أو حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرمها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت لك فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل لهم اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم. هذا الحديث حديث الغلام هذا الحديث حديث الغلام وقال أهل العلم أنه أن هذه القصة هي في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود قالوا أنها قصة البروج فهذه القصة فيها في الصبر أمر عجيب في الصبر أمر عجيب في صبر الراهب في صبر ذلك الرجل الذي كان يجلس مع الملك وفي صبر الغلام وفي صبر الناس حتى أن الصبية قال لأمه يا أمه اقتحمي يعني ادخلي النار فإنك على الحق وإذا كنت على الحق خلاص ما في مشكل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي اليوم ينقصنا في حياتنا فنسأل الله السلام. حديث نوما أينون غايسيتش حديث نوما أين und 30 bei mir, bei euch ist das 30 auf Deutsch. Und zwar, Barakallahu Fikum, ich werde jetzt nicht wörtlich, wie im Buch steht, lesen, sondern ich werde das allgemein erklären, was dieses Hadith ist. Und zwar, Suhaib, radwallahu alayhi, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi erzählte. Er hat sallallahu alayhi erzählt von einem König. Es gab einen König in den Völkern, die vor uns waren. Und der König hat einen Magier gehabt. Dieser Magier war da, damit er sozusagen Glaubenskraft, damit die Leute dem König glauben und damit die Leute Angst haben vor dem König. Weil der Magier, der kann bestimmte Sachen machen, dann bekommen die Leute Angst und dann kann dieser König mehr herrschen. Als dieser Magier alt geworden war, kam zum König und er sagt ihm, O König, ich bin alt geworden, deshalb schick mir einen Jungen, dass ich ihm Magie, Zauberei beibringe. Der König hat ihm einen Jungen geschickt, damit er ihm beibringt. Und dieser Junge, als er zum Magier gegangen ist, auf dem Weg, hat er einen Mönch kennengelernt. Und der saß bei ihm und er hat gehört, was der Mönch sagt. Das war sehr interessant für den Jungen. Und als der Junge dann zum Magier gegangen ist, hat der Magier ihn geschlagen. Dann sagte, weil er zu spät gekommen ist, dann wurde er geschlagen. Dann sagte der Junge zum Mönch, er sagte ihm, dass mit ihm der Klagte, dass der Mönch, dass der Magier ihn schlägt. Der Mönch sagte ihm, wenn du Angst hast vor dem Magier, dann sage ihm, meine Familie hat mich verspäten lassen. Und die haben sozusagen mir kein Erlaubnis gegeben, dass ich komme. Und deshalb kam ich zu spät. Und wenn deine Familie dich fragen, dann sagst du, der Magier. Der Magier. Eines Tages, während der Junge lief, dann hat er gesehen auf einem Weg ein großes Vieh, ein großes Tier. Und dieses Tier hat die Straße gesperrt für die Leute, den Weg gesperrt. Dann sagte der Junge, heute weiß ich, welche Sache besser ist. Die Sache des Mönchen oder die Sache von Magier. Dann hat der Junge einen Stein genommen und er sagte, O mein Herr, O Allah, wenn die Sache von dem Mönchen besser und beliebter ist für dich als die Sache von dem Magier, dann töte dieses Vieh, damit die Leute weitergehen können. Und dann hat er den Stein geworfen. Und die Leute könnten dann weiterlaufen, weil dieses Tier getötet war. Dann ist er zum, dann ist der Junge zum Mönchen gegangen. Der sagte ihm, was mit ihm passierte. Der Mönch sagte ihm, mein Söhnchen, das wird mein Junge, du bist heute besser als ich geworden. Und deine Sache ist so groß geworden, wie ich sehe. Deshalb wirst du versucht. Wenn du dann geprüft wirst, dann sag den Leuten nicht, wer ich bin. Sag ihnen nicht, das wird, gib ihnen keinen Hinweis auf mich. Und dieser Junge hat die Blinden, mit Hilfe Allah natürlich, geheilt und hat auch die Leberkranken auch geheilt. Und er hat die Leute geheilt von verschiedenen Krankheiten. Einer, der mit dem König saß, immer, war blind geworden, hat davon gehört. Dann ist er zu dem Jungen gegangen mit vielen Geschenken. Und er sagte ihm, das sind diese Geschenke alles für dich. Wenn du mich heilen kannst. Der sagte ihm, ich heile keinen. Ich heile keinen. Allah heilt. Allah subhanahu wa ta'ala heilt. Allah gibt Gesundheit. Wenn du an Allah glaubst, dann werde ich Allah darum bitten, dass Allah dich heilt. Dann hat dieser Mann an Allah geglaubt und er wurde gesund. Dann ist er zum König und er saß bei ihm. Wie früher. Der König sagte ihm, wie konntest du jetzt sehen? Wer hat das mit dir getan, dass du wieder sehen kannst? Er sagte, mein Herr. Der hat ihm gesagt, hast du einen anderen Herrn als ich oder als mich? Er sagte ihm, mein Herr und dein Herr ist Allah. Der König hat diesen Mann genommen und er hat angefangen, ihn zu foltern, bis er den Namen des Kindes gesagt hat. Dann hat der König befohlen, dass sie das Kind holen oder den Jungen holen. Dann sagte ihm der König, mein Söhnchen oder mein Junge, dein Magie ist so groß geworden, dass du die Blinden heilen kannst und die Leberkranken heilen kannst und du kannst das tun und das tun und sowas. Der hat sozusagen angefangen, ihm zu erzählen, was er tut, was er gehört hat. Dann sagte der Junge, ich heile keinen, Allah subhanahu wa ta'ala heilt. Dann hat der König befohlen, dass der Junge gefoltert wird. Der wurde gefoltert, bis er den Namen des Menschen gesagt hat. Dann hat man den Menschen geholt und da hat man dem Menschen gesagt, du sollst deine Religion verlassen. Der Mensch sagte, nein, ich mache das nicht. Dann hat der König befohlen, dass man ein Säge holt. Und da hat man die Säge auf seinen Scheitel hier, Haarscheitel, und da hat man diesen Menschen zwei Teile gesägt. Da hat man ihn auf zwei Teile gemacht, bis er gestorben ist. Und dann hat der König befohlen, dass derjenige, der mit ihm saß, auch geholt wird. Da hat man ihm gesagt, verlass deine Religion. Der sagte nein. Dann hat man auch die Säge auf seinen Kopf getan und da hat man ihn zwei Teile gesägt, bis er starb. Dann hat man den Jungen geholt. Und da hat man zu dem Jungen gesagt, verlass deine Religion. Der Junge sagte, nein, ich mach das nicht. Dann hat der König ihn zu einer Gruppe von Leuten gegeben und er sagte ihnen, er geht mit ihm zu einem Berg und ich steigt auf Berg hoch und dann schmeißt ihr den Jungen von dem höchsten Gipfel, damit er stirbt. Sie waren dann dort, dann sagte der Junge, O mein Herr, genüge mir diese Leute. Das bedeutet, schütze mich vor diese Leute. Der hat Allah darum gedient, dass Allah ihn schützt. Dann bebte dieser Berg und die Leute fielen vom Gipfel und der Junge ging zurück zum König laufend. Der kam zu ihm wieder. Der König sagte ihm, was haben deine Freunde getan? Das heißt, was haben die Leute, die mit dir waren, getan? Der sagte ihm, Allah hat mir diese Leute genügt. Dann hat der König den Jungen nochmal zu einer anderen Gruppe von seinen Leuten gegeben. Der hat ihm gesagt, er nimmt ihn mit und ihr tut ihn in ein Boot. Und wenn ihr auf dem Meer seid, dann sagt ihm, dass er die Religion verlässt oder schmeißt ihn ins Meer, damit er trinkt. Dann haben sie das gemacht, die wollten ihn werfen ins Meer. Dann sagte, oh mein Herr, genüge mir diese Leute. Also schütze mich vor diese Leute. Dann ist dieser Schiff umgekippt. Dieses Schiff ist umgekippt. Und alle starben und der Junge kam zurück zum König. Dann sagte der König, was haben deine Freunde, die Leute, die mit dir waren, was haben sie getan? Er sagte, Allah hat mir diese Leute genügt. Dann sagte der Junge zum König, der sagte ihm, wenn du mich töten willst, dann tue, was ich dir sage. Du versammelst die Leute alle in einem großen Tal. Alle Leute holst du und versammelst du sie in einem großen Tal. Und du tust mich auf einem Baum, vor einem Baum. Und dann nimmst du ein Pfeil von meinem Pfeilboxe. Und dann tust du Pfeil in Bogen und du sagst, im Namen Allahs, dem Herrn des Jungen, und dann schießt du auf mich. Wenn du so machst, dann wirst du mich töten. Dann hat der König alle Leute gesammelt und er hat ihn auf den Baum getan und er hat ein Pfeil genommen und er hat das in Bogen getan und er sagte, im Namen Allahs, dem Herrn des Jungen, und er hat ihn, der hat auf ihn geschossen, das kam in sein Sadr ist hier, in seinen Kopf, und so wurde der Junge getötet. Dann haben die Leute gesagt, wir glauben alle an Herren von dem Jungen. Wir bestätigen alle den Herren des Jungen. Dann kam man zum König, der hat ihm gesagt, das passierte, was du die ganze Zeit Angst gehabt hast. Du hast davor Angst gehabt und das passierte, weil die Leute alle geglaubt haben. Dann hat der König befohlen, dass die Leute ein Graben graben in den Wegen und da hat man dort Da hat man dort Feuer gezündet. Und dann sagte der König, jeder, der seine Religion nicht verlässt, die neue Religion nicht verlässt, dann sollt ihr ins Feuer werfen oder der soll ins Feuer reingehen. Dann haben die Leute das gemacht und die Leute wurden ins Feuer geworfen. Dann kam eine Frau mit einem kleinen Jungen, mit einem Kind. Und die hat ihr Kind so gesehen, dann hat sie gezögert, weil das Kind mit ihr ist. Der Junge hat sie so angeschaut, der hat gesagt, meine Mutter, zeig Geduld, du bist auf dem Weg der Wahrheit. Und die ist mit dem Kind ins Feuer gegangen. Und das ist Barakallahu fikum in Sahih Muslim, diese Geschichte. Alhamdulillah. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Man kann aus dieser Geschichte sehr viel lernen. Was bedeutet, dass man Geduld zeigt? Und wenn man auf dem wahren Weg ist, wenn man auf dem wahren Weg ist, dann muss man Geduld zeigen. Und dann bekommt man großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben und am letzten Tag. Und jetzt kommen wir, barakallahu fikum, zu den Vorzügen und zu den Ansichtspunkten, die wir aus diesem Hadith lernen können. Barakallahu fikum, هذا الحديث في باب الصبر وكما ذكرت فيه قصة عجيبة هذه القصة عظيمة انتبهوا في ذلك الزمان كان الملوك يستخدمون السحرة ليقووا ملكهم وليخوفوا الناس وكل ملك كان عنده ساحر كل ملك كان عنده ساحر فلما كبر الساحر كبر صار كبير في السن قال له ابعث لي أحد أعلمه لأنه يذهب السحر ما عاد في أحد يفعل ذلك فأتاه بهذا الغلام لماذا شاب صغير لأن الشاب الصغير عنده قوة يحفظ بسرعة وصغير في السن يعني سيبقى مع الملك طويلا غير الكبير كبير يبقى كم سنة ويبقى. لماذا اختار الغلام لماذا اختار الشاب لأنه يدرس لأنه يستطيع أن يفهم بسرعة ويتعلم بسرعة ويحفظ بسرعة وفيه كذلك فائدة أن الطفل إذا تعلم أو الغلام إذا تعلم صغيرا يبقى هذا العلم عنده كما قالوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر يعني كأنك تنقش على حجر والنقش على الحجر يبقى طويلا غير نقش الكتاب اللي قد يزول مع الوقت فبحثوا عن غلام فوجدوا هذا الغلام وهذا الغلام كان يذهب إلى الساحل ففي الطريق الغلام كان مرة في الطريق فوجد راهبا فسمعه شوفوا سبحان الله يا أخوة إنه الإنسان قد يعني يأخذ الحق ولو بكلمة ولو بشيء يعني بشيء يحب فهذا لما ذهب إلى الساحل على الطريق وجد الراهب فسمع الراهب فأعجب بكلامه قال كلام الراهب أفضل من كلام الساحر لأن الساحر يعلم طلاسم ويعلم شغلات غير جيدة أما الراهب فيعلمه خير فأعجب وهذه فطرة الإنسان هذه فطرة في الإنسان بارك الله فيكم أنه يعجب بالخير فتأخر عن الساحر تأخر عن الساحر فلما ذهب إلى الساحر قال له الساحر أين كنت تأخرت فضربه ضرب الغلام فكان الغلام بعد ذلك يحب الراهب وما يحب الساحر وكان يريد أن يبقى عند الراهب وليس عند الساحر ولكن ذهب إلى الراهب قال له أريد أن تخلصني من هذه الورطة التي أنا فيها ألا وهي أنا لما آتيك أتأخر عن الساحر أو لما أرجع من عند الساحر وآتيك فأتأخر عن أهلي فماذا أفعل قال له شوف إذا سألك الساحر فقل أخرني أهلي وإذا سألك أهلك قل أخرني الساحر وأنت تعال عندي فسبحان الله وهذا فيه مسألة التورية مسألة التورية سمي جزء أن يكذب ولكن يوالي فهذا وفيه نوع من الكذب، ولكن هذا تورية يسمى تورية، لأنه فعلا هو يذهب إلى الراهب وفعلا يذهب إلى أهله. فسبحان الله، بارك الله فيكم. Aus diesem Hadith kann man viel lernen. Und das ist eine wunderbare Geschichte bezüglich Geduld, weil wir über Geduld sprechen in diesem Hadith. Damals haben die Könige Magier gehabt, Zauberer. Und diese Zauberer vom Tempel, die haben Tempel, und der Magier, der hat für den König alles gemacht. Und die Leute haben Angst vor dem Magier, weil die seine sozusagen außerordentliche Kräfte gesehen haben. Der betrügt sie, aber die Leute haben geglaubt. Und dieser König, der hat geherrscht, und der Magier hat ihm immer geholfen, wie üblich. Aber der Magier ist alt geworden, und er ging zum König, er sagte ihm: Ich bin alt geworden, ich werde bald sterben. Und es gibt niemanden, der sozusagen nach mir Zauberer für dich ist, dann bring mir einen Jungen. Ich werde ihm das beibringen. Warum hat er einen Jungen verlangt? Er hat nicht einen alten Mann verlangt. Erstmal, der Junge wahrscheinlich wird lange leben. Zweitens, der Junge kann sich besser merken, was er lernt. Drittens, der Junge hat noch Kraft. Und ist motiviert, dann kann er ihm mehr geben als ein alter Mann. Und im Arabischen sagt man: Al-ilmu fi al-sighari kan-naqshi fi al-hajar. Das heißt, Wissen, wenn man nach Wissen sucht, wenn man noch jung ist, das ist wie man in Steinen schreibt. Das bleibt lange. Und deshalb hat er nach einem Jungen verlangt. Der König hat einen Jungen gesucht und er hat ihm diesen Jungen gegeben. Der Junge ging von seinem Zuhause zum Zauberer. Und auf dem Weg eines Tages hat den Jungen einen Mönchen gesehen, der redet mit den Leuten. Der Junge hat es ihm gefallen, was der Mönch gesagt hat. Der Mönch lügt nicht und er sagt was Gutes, aber der Zauberer, der Magier, der macht Lügen und der betrügt und der behandelt ihn schlecht. Der Junge ist bei dem Mönch geblieben und der wollte immer von ihm hören. Aber der kam zu spät zum Magier, der Magier hat ihn geschlagen. Wieso kommst du zu spät? Dann ist der Junge zum Mönch gegangen, der hat ihm gesagt: Der Magier macht mit mir sowas, was soll ich tun? Der hat ihm gesagt: Schau mal, wenn du zu mir kommst und deine Familie dich fragen, warum hast du dich verspätet? Du sagst, ich war bei dem Magier. Und wenn der Magier dich fragt, weil du dich verspätet hast, wo warst du? Dann sagst du, meine Familie ist der Grund und meine Familie haben mich verspätet. Natürlich, in dieser Antwort gibt es eine Art Lüge. Aber das heißt Taurie. Das heißt Taurie. Eigentlich, man darf nicht lügen. Aber das ist sozusagen eine Art nicht Lüge, sondern eine andere Antwort zu geben und nicht für die direkte Frage, was gestellt worden ist. Und der Mönch hat das gemacht, damit er, der Mönch auch war alt geworden und er wird sterben. Deshalb wollte auch der Mönch sozusagen, dass der Junge von ihm lernt. Und subhanallah, schaut mal, dieser Kampf zwischen den beiden Seiten. Der Mönch mit der Wahrheit und mit dem Guten und der Zauberer mit der Unwahrheit und mit dem Boshaften. Zwei Fronten. Und der Junge ist hier, barakallahu fikum, sozusagen die Beute. Der will ihn gewinnen und der will ihn gewinnen. فمرة والطفل يمشي قال اليوم أعلم أمر من أفضل لما رأى دابة قد سدت الطريق على الناس فحمل حجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة مع أنه هو علم أن أمر الراهب أفضل ولكن هذه صيغة تقال للتثبيت والتأكيد رمى الدابة فقتل الدابة، فعلم أن أمر الراهب هو الحق، فذهب إلى الراهب قال له ترى أنا صار معي هذا الكلام. فقال له الراهب يا بني أمرك صار أفضل من أمري، يعني أنت صار إيمانك أقوى من إيماني، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك هذه النعمة، فإنك ستبتلى. وهنا النقطة المهمة الأولى هي مسألة الابتلاء. الابتلاء أولا بالراهب يضربه، بالساحر يضربه، بإجبار أهله له أن يذهب إلى الساحر، بأنه ما يريد الساحر ولكن هو مضطر لأنه مأمور بهذا الأمر. ثم الابتلاء سيكون من الناس فيما بعد، أنهم سيروا عليه هذه آثار النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، فسيأتوه وسيعلن الملك أنه يدعو إلى غير الملك، لأنه يقول في إله. وفي هذا بارك الله فيكم كذلك أن الإنسان يسأل من هو أعلم منه ويسأله عن النصيحة إن ما علم. فقال له الراهب، قال له إذا سئلت عني فلا تخبره، لأن الراهب يعبد الله على بصيرة ويعرف أنه إذا علموا به فإنهم سيقتلوه، لأنه كان الملك وقته يقول هو رب الناس. فسبحان الله، وصار لهذا الغلام كرامات من عند الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله سبحانه وتعالى كرامات. ولكن الغلام ما تكبر وما بدأ يقول الناس أنا أفعل، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، فشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. في شون تسيل تابع دي جونج إما دن zum Menschen، der hat von ihm gehört und das hat nicht gemacht was er von dem Magier hört. Der Mensch behandelt ihn gut, der bringt ihm das Gute bei, aber der Mensch behandelt ihn schlecht und bringt ihm Schlechtes bei, Böshaftes oder Boshaftes bei. Eines Tages, während der Junge auf dem Weg war, gab es ein Tier. Dieses Tier hat die Straße gesperrt und die Leute haben Angst gehabt vor diesem Tier und das Tier hat den Weg nicht verlassen. Dann hat der Junge vor allen Leuten einen Stein genommen und der Junge natürlich hat hier gedacht, heute werde ich wissen, wer richtig ist oder wer besser ist, der Mensch, die Sache des Menschen oder die Sache von dem Zauberer. Dann hat er gesagt, oh Allah, wenn die Sache des Menschen besser ist, dann töte dieses Tier. Und er hat geworfen. Und das Tier wurde getötet. Und die Leute könnten dann weiter passieren auf dem Weg. Dann hat der Junge gewusst, dass die Sache von dem Menschen die Wahrheit ist. Dann ist der Junge zu dem Menschen gegangen. Er hat ihm gesagt, schau mal, das passierte mit mir sowas. Der Mensch, weil er Wissen gehabt hat auch, und weil er Allah so angebetet hat, der hat ihm gesagt, du bist besser als ich geworden und du hast starken Glauben jetzt, und weil du starken Glauben hast, du wirst geprüft, du wirst versucht in deinem Leben. Wenn die Leute dann dich fragen nach mir, bitte sag ihnen nicht, wer ich bin. Der Mensch hat das richtig gemacht, weil es gab nur diese zwei Leute, die richtig glauben. Und wenn der Junge sagt, wo der Mönch ist und der Mönch wird getötet und der Junge wird getötet, dann gibt es keinen, der weiter zum wahren Weg ruft. So sagt ihm, sag meinen Namen nicht. Und das ist natürlich Barakallahu fikum hier das Erste, was wichtig ist im Hadith. Wenn man richtigen Glauben hat, wenn der Glaube stärker wird, dann wird man auch stärker geprüft. Und das auch bei dem Jungen. Und dazu, der Junge hat etwas von Allah, das heißt Karama, hat sozusagen eine Ehrung von Allah bekommen, indem der Junge bestimmte Sachen gemacht hat, die nicht normal sind für die Menschen. Außerordentlich waren das für die Menschen. Aber das ist die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt das, wem er will, subhanahu wa ta'ala. وهكذا بارك الله فيكم بدأ الغلام يبرئ الأكمة اللي هو الأعمى والأبرص اللي هو معه مرض الجلد هذا، ويفعل أمور الخير، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان الملك جليس، فهذا الجليس عميا، فسمع بالغلام أنه في غلام يشفي وكذا، فذهب إليه مع هدايا وعطاء، فقال أنا ما أشفي، الله سبحانه وتعالى يشفي، فإذا أمن شفاك الله. دعوت لك، وانتبه هنا، دعوت لك، ما قال له أنا. فتلا يفعل بعض الناس اليوم، يظن أن الشيخ أو المقبور هو الذي يفعل، إنما قال له دعوت لك، أنا أدعو لك، إذا آمنت أدعو لك. فدعا له فرد الله سبحانه وتعالى عليه بصرا، أي صار، فذهب إلى، صار يرى، فذهب إلى الملك وقال له الملك أنت ما أمين؟ من رد عليك بصرا؟ قال له ربي. سبحان الله، قال له الملك في عندك رب آخر غيري؟ ما الملك يقول الناس هو الرب، والناس تصدق ترى، لأن الناس تخاف، وأغلب الناس ما يريد الحق، يريد الباطل والعياذ بالله، خوفا وطمعا في الدنيا. فقال له نعم عندي رب غيره، فعذبوه حتى أعطى اسم الغلام، فأتي بالغلام، فقيل له ارجع عن دينك فما قبل، فعذبوه حتى أعطى اسم الراهب، فأتوا بالراهب فقتلوا الراهب. كيف قتلوه؟ قتلوه بأنه شقوه شقتين على أن يترك دينه، وما فعل. لو نحن بعض الناس في زماننا قد يترك دينه مشان 5 أورو، شقوه ما فعل، سبحان الله. فأتي بعدين بالرجل الآخر فقيل له رجع عن دينك فما قبل، فقتلوه كذلك. شر قتله، يعني بعض الناس يقول لك ايه طيب هذا الراهب عنده إيمان كبير، طيب والرجل الآخر؟ الرجل الآخر ما عنده الإيمان الكبير مثل الراهب ومثل الغلام، ورغم ذلك ما قبل أن يعطي الدنية في دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصبرنا على الحق. بارك الله فيكم. Dieser Junge ist bekannt geworden zwischen den Leuten, dass der Junge heilt. Die Leute sagen, der Junge heilt, aber der Junge heilt nicht. Allah gibt Heilung, Allah gibt Gesundheit und nicht der Junge. Aber subhanallah, die Sache war so, dass der König jemanden gehabt hat, der saß immer bei dem König und der hat mit ihm gesprochen und sowas, wie dieser jetzt Gesprächspartner. Und dieser Mann war verblindet, das heißt, der war blind. Der hat von dem Jungen gehört, der hat ihm viele Geschenke mitgenommen, der hat ihm gesagt, ja, wenn du mich heilen kannst. Der hat ihm gesagt, ich heile nicht, Allah subhanahu wa ta'ala macht das. Allah subhanahu wa ta'ala macht das und nicht ich. Und nicht ich. Deshalb, wenn du an Allah glaubst und bestätigst, das wird, wenn du den richtigen Glauben verinnerlichst, dann werde ich für dich Dua machen. Ich werde Allah darum bitten, dass du gesund wirst. Passt auf, das ist sehr schön hier. Der hat ihm nicht gesagt, ich mache das. Wie manche Leute heute denken, dass ein Verstorbener und sowas macht. Nein. Sondern der hat ihm gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala macht das. Der Mann hat geglaubt und er hat die Religion bestätigt. Dann hat der Junge Dua für ihn gemacht. Der könnte dann sehen. Der Mann ist gegangen zum König. Der saß bei ihm. Der König hat ihm gesagt, du warst doch blind. Wer hat dich geheilt? Der hat ihm gesagt, mein Herr. Mein Herr? Der König sagt ihm, hast du einen anderen Herren außer mir? Weil die Könige damals, sie haben den Leuten gesagt, ich bin der Gott. Wallah, wie heute in unserer Zeit. Es gibt manche Leute, die wollen nicht, dass man sagt, Gottergebenheit. Die wollen, dass sie als Götter genommen werden. Und nicht Allah, subhanahu wa ta'ala. Der sagt, ich habe nur einen einzigen Gott. Der hat ihm gesagt, du nimmst einen anderen Gott, der hat die Leute geholt. Foltert ihn. Die haben gefoltert, bis er den Jungen Namen gesagt hat. Das würde die Leute wissen jetzt, wer der Junge ist. Wir haben den Jungen gefoltert. Der Junge hat den Namen von dem Priester gegeben, von dem Mönchen gegeben. Da hat man den Mönchen geholt. Du sollst deine Religion verlassen oder wirst du getötet. Der hat ihm gesagt, egal was du mit mir machst, ich werde niemals meine Religion aufgeben. Dann hat man einen Segen geholt und da hat man ihn zwei Teile gesägt, von oben bis unten. Da hat man ihn zwei Teile Sie haben zwei Teile, ihn zwei Teile gemacht. Und subhanallah. Dann haben sie den Mann auch geholt, den anderen, der Blinde war, der blind war. Der haben ihm auch gesagt, du musst deine Religion verlassen. Der sagte, nein, ich verlasse meine Religion nicht. Dann wurde er auch gesägt in zwei Teile. Zwei in zwei Teile. Dass er die Religion verlässt, er hat das nicht gemacht. Aber subhanallah, manche Muslime, die verlassen heute ihre Religion wegen 5 Euro. Der wurde getötet, zwei Teile wurde er gesägt. Und trotzdem hat er seine Religion nicht verlassen. Aber heute, la hawla wa la quwwata illa billah, ein Muslim, der verkauft seine Religion für 1 Euro auch oder für Begierden des Lebens. Möge Allah uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Das ist diese Befestigung, wenn du das hörst, der ist auf dem richtigen Weg. Und das ist hier der Punkt, was wichtig ist. Der Junge war auf dem richtigen Weg. Und der Mönch war auf dem richtigen Weg. Und der Mann auch war auf dem richtigen Weg. Die haben die Religion verlassen, auch unter Folter. Weil die wissen, wenn man Geduld zeigt, wenn man versucht wird, wenn man geprüft wird und da zeigt man Geduld, dann wird man das Paradies bekommen als Lohn. Und das ist besser als diese Dunya und als diese Begierden, die im Leben sind. Ja, der Mensch wurde getötet, der Mann wurde getötet, dann bleibt der Junge. Natürlich, der Junge ist wie Führer und der sollte nicht so einfach sterben, weil einfach sterben wie die anderen, das ist nicht normal von dem König. Der wollte ihn extra töten, damit alle Leute Angst bekommen. Prävention heißt das. Warnsignal heißt das. An alle Leute. Auf jeden Fall, huna barakallahu fikum, بعد ما قتلوا الرجل, بعد ما قتلوا الراهب, بقي الغلام. كيف يقتلوا الغلام؟ مو معقول يقتلوا بنفس الطريقة. لأنه يجب أن تخاف الناس من طريقة قتل الغلام بحيث ولا واحد يسترجي أنه يقول أريد أن أؤمن. فأتى الملك بناس قال لهم خذوه إلى أعلى قمة الجبل واقذفوه هناك. فسبحان الله أقوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه سبحان الله هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتبه, هذه الآيات, هذه الكلمات كلام الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فذهب, فلما كانوا على قمة الجبل دعا الغلام, دعا الله فاهتز الجبل فوقعوا جميعا وهو رجع يمشي. الملك رأى قال له كيف؟ قال له دعوة الله بس. فإذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بأن الله يسمع ويرى, اعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ولو بعد حين. فأمر بعض الناس أن يأخذوه بقارب إلى البحر ويرموه في البحر, فدعا الله انقلب فيهم القارب ورجع الغلام. فالملك يعني كيف سيقتله له؟ ما يستطيع يقتله. فقال له أنا أعطيك كيف تقتل. سبحان الله, بارك الله فيكم. Man hat den Menschen getötet, man hat den Mann getötet und dann blieb der Junge. Und man musste den Jungen so in einer Art und Weise töten, dass keiner sich sozusagen wagt, dass er später sagt, ich möchte diesen Glauben haben. Deshalb sollte der Junge vom Gipfel des Berges geworfen werden. Da hat der König eine Gruppe von Soldaten befohlen, sie haben den Jungen mitgenommen auf den Berg, zum Berg, und als sie oben waren, der Junge, ja, hat nicht gesagt, Leute, oder der hat nicht von den Leuten verlangt. Der hat Dua gemacht. O Allah, genüge mir diese Leute. Genüge mir diese Leute. Das wird schütze mich vor diesen Leuten. Dann Barakallahu fikum. Dann bebte dieser Berg und die Leute fielen und der Junge ist zurückgekommen, weil das ist die Regel, weil das die Regel in unserer Religion ist. Wenn du auf Allah vertraust und wenn du Allah fürchtest und wenn du auf dem wahren, richtigen Weg bist, dann sei sicher, Allah wird dir helfen und Allah wird dich niemals im Stich lassen, wenn das auch für dich jetzt schwer ist im Leben. Aber am letzten Tag wirst du deinen Lohn bekommen. Und das ist unser Glaube, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das ist der Glaube des Jungen. Dann ist er zurück zum König gekommen. Der König hat ihm gesagt, was passierte dort? Ihm sagt, ja, die anderen wurden getötet und ich kam zurück, weil ich nur Bittgebet gemacht habe, dass Allah mich schützt. Und Allah hat das gemacht. Dann hat der König eine Gruppe befohlen, dass sie den Jungen mitnehmen ins Meer. Und dass sie ihn ertrinken lassen. Die wollten das machen. Als sie im Boot waren, der Junge hat Allah um Hilfe gebeten. Und die ertranken und der Junge kam zurück. Ich meine, was kann man mit ihm jetzt machen? Man wollte, dass er die Religion verlässt, der macht das nicht. Man wollte ihn töten, da kann man nicht. Was kann der König jetzt machen? Und die Leute hören davon natürlich. Aber früher, mindestens die Leute könnten davon hören. Aber heute die Medien, die sind auch gegen den Islam. Wenn du was Gutes machst, dann bringen sie das nicht. Und wenn du Schlechtes machst, oder du hast nicht Schlechtes gemacht, auch wenn sie denken, dass du schlecht gemacht hast, dann verbreiten sie das überall. Auf jeden Fall, das wird sich alles ändern, bi'idhnihi ta'ala. Wenn nicht, jetzt, am letzten Tag. فَهُنَا قَالَ لَهُ تُرِيدْ تَقْتُلْنِي وَهَذِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْمَسَائِلِ أن إنسانا يقول له تريد أن تقتلني فافعل ما أقول لك يعني لن تقتلني إلا بهذه الصورة. قالوا كيف؟ قالوا اجمع الناس وخذ سهم وقل بسم الله رب الغلام. فلما يسمع الناس ذلك سيؤمنون جميعا لأنه ما استطاع يقتله، ما استطاع يرميه من الجبل، ما استطاع أنه يغرقه، فما في غير هذا الكلام. فبارك الله فيكم، جمع الناس وقال بسم الله رب الغلام فقتله. فلما شاهد الناس هذا الأمر آمنوا جميعا، لأن الملك نفسه قال بسم الله رب الغلام، هو نفسه أمامهم. فسبحان الله، شوف الملك فعلها ليس إيمانا برب الغلام، ولكن فعلها فقط مشان يخلص من الغلام. وفي هذا دليل على أنه أعداء الدين يمكن أن يفعلوا كل شيء ليتخلصوا من الدين، ولكن الله لهم بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. والله لا يفلح عمل المفسدين، والله عفوا لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى. فوضعه أمام الناس فأخذ قال بسم الله رب الغلام فقتله. فلما مات آمن الناس جميعا. فأنت ماذا يفعل الملك بعد ما آمن الناس؟ قال أو الذي كنت تحذره الآن حصل، الناس آمنوا. قال احفروا لهم خدود وحطوا نار، إما ترجع عن دينك وإما توضع في النار. والناس تقتحم النار، انتبه، تقتحم النار الناس ولا تترك دينها. مو مشان 2 أورو 5 أورو يترك دينه حتى يصفقوا له آخر شيء، نسأل الله السلام، أو حتى يصبح مشهورا. مرة كنا في محاضرة فقام واحد خصوصي أمام الناس يطعن بي ويتكلم علي فقط من أجل أن الناس تصفق له، آخر شيء يصير مشهور ويأخذ فلوس، ولكن آخر شيء ما طلع له شيء، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Der Junge hat ihm gesagt, willst du mich töten? Du kannst mich nur töten in einer Methode. Du sammelst alle Leute. Du sammelst alle Leute. Und du nimmst einen Pfeil und du schießt auf mich, aber du sagst im Namen Allahs, dem Herrn von dem Jungen. Er hat das gemacht. Aber der König hat im Namen Allahs gesagt, nicht weil er glaubt, sondern weil er nur fertig werden wollte von diesem Jungen. Aber das kam anders. Der König hat geplant und geplant und geplant, um die wahre Religion damals zu vernichten und den Jungen zu zeigen, was Symbol dafür, um ihn zu vernichten. Aber das kam nicht, wie der König wollte. Da kam, wie Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Und die Leute haben die wahre Religion angenommen und sie haben an Allah geglaubt. Was kann der König jetzt machen? Man hat ihm gesagt, ja, man hat mit dir das getan. Was, oder es wurde jetzt passiert, was du, wovor du Angst gehabt hast. Er hat gesagt, macht ein Graben und zündet Feuer und holt die Leute. Jeder, der die Religion nicht verlässt, wird getötet. Der wird verbrannt. Der wird verbrannt. Bereite dich vor. Weil dieser Junge den wahren Weg und den wahren Glauben nicht verlassen wollte, musste er verbrannt werden. Und die Leute kommen zum Feuer und die verlassen ihre Religion nicht. Weil erstmal der König diese Religion sozusagen scheinlich angenommen hat. Und zweitens, die haben gesehen, der Junge, die haben versucht mit ihm alles zu machen, man könnte ihn nicht töten, außer mit dieser Methode. وهنا بارك الله فيكم مسألة. بعض الناس يستدل بهذا الأمر ويقول يجوز للإنسان أنه يفجر نفسه أو العمليات الانتحارية اللي تسمى. وفي هذا لا يوجد دليل يا أخوة، لأنه قتل للنفس والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس. أما هنا الغلام قتل لمصلحة عظيمة وقتله الملك وليس هو الذي قتل نفسه وليس هو الذي أنهى حياته، ففي فرق كبير بين قصة الغلام وبين هؤلاء الذين يدعون أنه يجوز مثل هذه العمليات الانتحارية، لأنه هذا انتحار وذاك بارك الله فيكم أمر آخر، الملك هو الذي قتله وليس هو الذي قتل نفسه، وفي هذا قوة إيمان الغلام. وهنا بارك الله فيكم أتت امرأة ومع صبي صغير، يعني طفل، أتت فتراجعت بالنسبة للطفل، فقال لها الطفل اقتحمي، يعني ادخلي النار، فإنك على الحق، يعني تموت ولا تترك دينك. هذا المؤمن الحق. أما مؤمن الأورو ومؤمن النساء والإقامة فهذا يحب الأورو والإقامة والنساء ولو ترك دينه. ورأينا من هؤلاء كثير في هذا الزمان، ولكن يوم القيامة سنرى والله لا يبارك في عمل المفسد والله. وشوف كلما خان الإنسان دينه إلا وعاقبه الذين من أجلهم خان الدين. أكبر مثال ذلك هولاكو لما العلقمي والطوسي فتحوا له أبواب بغداد، فلما أتى بهم قالوا له نريد الآن الجائزة، قال إيه، اقطعوا راسهم. قال يا رجل فتحنا لك أبواب بغداد واحتليت بغداد أكبر عاصمة ذلك اليوم وتقتلنا؟ قال نعم، الذي يخون دينه ويخون أهله غدا سيخونه لكم، أنتم ما فيكم ثقة، قتلوهم. ذاك إياك أن تخون دينك يا أخي. ويجب أن نعلم بارك الله فيكم أن كلما ازداد الإنسان صبرا وكلما ازداد تقى كلما ارتفعت درجته يوم القيامة. أما الذي يبيع دينه من أجل عرض الدنيا فهو خسران من الآخرين. أنت ما تخسر إذا كنت على الحق، لي والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. وهنا انتبهوا لدعاء الطفل، اللهم اكفنيهم بما شئت قال. فهذا الدعاء يدعى إذا كان الإنسان خائف من شيء، اللهم اكفنيهم بما شئت. يا الله سبحانه وتعالى أنا عليك توكلت، وأنت الذي تحميني فاكفنيني، احميني من هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يحميك. بارك الله فيكم. Nachdem der König das gesagt hat und die Leute haben das gesehen, die haben alle den Islam angenommen, die haben alle den wahren Glauben angenommen. Und was könnte der König jetzt machen? Es gibt nur eine Methode, die Leute töten. Dann hat er für sie einen Graben gemacht, Feuer gezündet und die sollten ins Feuer. Und interessanterweise hier, dann kam eine Frau mit einem kleinen Kind und die zögerte. Die zögerte. Das Kind hat ihr gesagt, mach, du bist auf dem wahren Weg, du bist auf dem wahren Glauben, subhanallah. Das heißt, wenn du auf dem wahren Weg bist, wirst du niemals deine Religion verkaufen und wirst du niemals deine Religion verraten. Du bleibst auf dem richtigen Weg. Aber wenn du das nicht verstehst, dann wirst du für 1 Euro oder für einen Stempel oder für eine Frau oder für Begierden des Lebens deine Religion verlassen. Aber du bist der Verlierer. Du bist der Verlierer, nicht Allah und nicht die Gläubigen. Du wirst alles verlieren am letzten Tag. Sag aufpassen, Barakallahu fikum, diese Geschichte zeigt uns, was Geduld bedeutet. Und was bedeutet, dass man den richtigen Glauben hat. Und der Junge hat hier ein Bittgebet gesagt. Er hat gesagt, Allahumma kfinihim bima shi't. Oh Allah, genüge mir. Diese Leute, das bedeutet, oh Allah, schütze mich vor diesen Leuten. Und Allah nimmt an, subhanahu wa ta'ala, in einer Form, was wir vielleicht nicht wissen, aber mit Sicherheit wird das angenommen, dein Bittgebet, wenn du richtig und aufrichtig bist in deinem Glauben. Und dazu hier, barakallahu fikum, auch eine Sache. Manche Leute nehmen diese Überlieferung und die sagen, ah, man kann Selbstmordattentate begehen, weil der Junge dem König gesagt hat, wenn du mich töten willst. Auf keinen Fall ist das ein Beweis für sie. Weil erstmal, der Junge, der hat sich selber nicht getötet. Und in unserer Religion, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ihr dürft euch nicht töten. Das wird, der Junge hat sich nicht das Leben genommen. Und der Junge hat das nicht so getan, einfach, dass er dem König gesagt hat, töte mich. Sondern, er hat ihm gesagt, sag erstmal im Namen des Herrn von dem Jungen, im Namen Allahs. Und dann hat der König das gesagt und die Leute haben den Islam angenommen. Die Sache ging nicht um 10 Leute in die Luft zu springen oder 15 Leute zu töten. Sondern die Sache ging um Religion. Der Junge hat sich selbst geopfert für seine Religion und indem er kein Unheil gestiftet hat. Er hat keine unschuldigen Menschen getötet. Und er hat das nicht gemacht. Und das ist anders, barakallahu fikum, als diese Attentate, die heute man macht. Man tötet 5, 6 Leute, man schadet den Ruf des Islam, man zeigt die Muslime als Blutvergießer und man erreicht dann gar nicht, weil man sich selber das Leben genommen hat. Also aufpassen, das ist eine Sache. Und zweitens, barakallahu fikum, man braucht Geduld, wenn man auf dem wahren Weg ist. Aber wenn du kein Geduld hast, dann wirst du verlieren. Drittens, du musst wissen, Allah, Schutz seiner Diener, und er wird dich niemals im Stich lassen. Niemals im Stich lassen. Auch in einer Form, für dich ist schwer im Leben, aber sei sicher, Allah hat dich nicht im Stich gelassen. Weil es ist schlimmer sein könnte, als was du hast. Aber Allah hat dich, fikum, aufpassen. Diese Geschichte ist sehr wichtig für Geduld, für dein Glauben. Dass du weißt, wenn ich auf dem wahren Weg bin, dann brauche ich niemanden zu fürchten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Indem ich Gutes tue und Schlechtes verlasse. Indem ich auch meine Religion richtig praktiziere. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben. Und dazu auch, der Junge wusste, dass er stirbt. Wenn nicht jetzt, dann später. Aber nicht in dieser Form, dass man Selbstmord begeht oder sowas, weil derjenige, der Selbstmord begeht, ich meine, wir wissen, in unserer Region Selbstmord ist verboten. Alhamdulillah Rabbala. Barakallahu fikum. Idhan kama zakart, hadhihi al-qissa azima. Hadhihi al-qissa azima. Barakallahu fikum. Wa fiha mas'alat al-sabr, mas'alat al-thabat, wa mas'alat فيها مسألة أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده ببعض المسائل حتى يبين للعبد أنه على الحق، وفيها أنك لا تخاف ولا ترضى الدنية في دينك، واعلم أنك على الحق إذا كنت على الحق، أما إذا كنت على الباطل فلا حول ولا قوة إلا بالله، ارجع بسرعة وتب إلى الله سبحانه وتعالى وكن على الحق. الحمد لله رب العالمين يا أخوة. والله مثل هذه القصص إذا ما تشعر في إيمانك بعدها أنه هكذا صعب، ابحث في قلبك ففي شيء غلط. قال أهل العلم هي قصة أصحاب الأخدود، هي قصة أصحاب الأخدود، حرقوهم على أن يتركوا دينهم فما فعلوا. اليوم نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم نخمال جدولت und glauben und auf dem wahren Weg bleiben, niemals deine Religion verraten. Und diese Geschichte, wenn du das hörst und das macht bei deinem Herzen, in deinem Herzen nichts, dann such mal in deinem Herzen, du hast bestimmt großen Fehler im Herzen. Weil das, wenn man das hört, eine Person, der opfert sich für Allah subhanahu wa ta'ala, aber in dieser Art und Weise auch, dass alle Leute den Islam annehmen, und der macht nichts, passt auf, der hat nicht getötet oder der hat die anderen nichts Schlechtes getan, der hat kein Unheil gestiftet, sondern sie haben ihn getötet, sie haben ihn gefoltert und er blieb auf dem richtigen Weg. Und wenn du das bist, dann sei sicher, du wirst den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Subhanallah, das muss unseren Iman stärken und uns befestigen, sowas, wenn wir Barakallahu fikum hören. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Quran herabgesandt, damit wir das immer lesen. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Und kommt diese Geschichte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. له البرنامج. الحمد لله رب العالمين. من كان من أول درس يريد يؤذن؟ واحد، اثنين، ثلاثة. من واحد إلى ثلاثة. تفضل. اثنين. روح. هلا تقولون شوف واسطات وكذا وغيره. شو صار عندنا خمس مشايخ شايف في المسجد. لازم يخف بالغرفة. عفوا أنا نسيت حالي. أنا آسف. Entschuldigung. Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Soll ich noch grüßen? Ja. Ja, inshallah. Wir treffen uns morgen, liebe Brüder und Schwestern im Internet, inshallah. Morgen treffen wir uns zum Unterricht nach Maghrib-Gebet. Wenn das ein bisschen verspätet ist, dann kein Problem. Wir sind morgen im Landtag. Ich bin morgen im Landtag. Ich werde was über Islam. Ich werde was über Islam vortragen, inshallah. Bidni ta'ala. Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.